Abschnitt 5 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Erbfeind, Teil 5. Die Begegnung der beiden ungleichen Kämpfen begann mit der üblichen gegenseitigen Beschimpfung. Auch hier fand Goliath sofort seinen Meister. So etwas an Mundgewandtheit und Zungenfertigkeit war weder dem braven Riesen noch den übrigen Zuhörern je vorgekommen. Das spritzte und klatschte nur so, und der langsam denkende, schwerfällige Enak-Sohn sperrte verblüfft Augen und Ohren auf, über das kleine, quirlige, schwer verständliche, Worte von sich speiende Gezwerg. Dann aber hob er sich entrüstet auf, um diesen hebräischen Floh zu zerquetschen. In diesem Augenblick gebrauchte David seine Hirtenschleuder. Die völlige Überraschung, mehr noch als der heftige Schlag vor die Stirn, machten dem armen Goliath, der nur seine eingelernten Kampfesregeln kannte, für einen Augenblick besinnungslos. Auf solche neu erfundene Methode war er nicht eingestellt. Als riesiger Held mit Schwert und Brünne hatte er sich zu Tjost und Buhurt gestellt, im ehrlichen Turnier drauf loszuprügeln und, wenn möglich, nicht geprügelt zu werden. Aber unversehens kam die neue Zeit über ihn. Er fiel als erstes Opfer der Artillerie. Es ist wahrscheinlich, dass er bei sich bitterlich gegen die gemeine Verletzung der Kampfesnormen und gegen die neue Methode im Kriege überhaupt protestiert hat. Es ist auch sehr wohl möglich, dass er das Vorgehen Davids als schweren Verstoß gegen das Völkerrecht empfand und sich sehr darüber beschweren wollte. Aber die Frage der Berechtigung konnte bedauerlicherweise nicht nachgeprüft werden. David trieb die Bosheit so weit, dem wackeren Krieger, der betäubt zu Boden getaumelt war, hurtig den Kopf abzuschlagen, und zwar in Ermangelung einer eigenen Waffe mit Goliaths Schwert. Auch dies war nach Meinung hervorragender Autoritäten des Völkerrechts nicht zulässig. Die ganze Art und Weise Davids ist also zu beanstanden, sogar schwer zu missbilligen. Zweifellos ist der Totschlag Goliaths theoretisch genommen ungültig, aber in der Praxis war er unwiderruflich. Die Hebräer hielten sich mehr an die Praxis. Sie nutzten die Überraschung der Feinde gründlich aus, stürzten sich, ohne auch nur den Befehl zum Angriff abzuwarten, auf sie, wieder ein zu rügender Verstoß gegen die Kriegsgesetze, und jagten die gänzlich zerknirschten und erbarmungswürdig Entmutigten in einem Satz bis in ihr eigenes Land, wo ihre Festungen die spärlichen Überbleibsel aufnahmen und der Verfolgung Einhalt geboten. Unermesslich war die Beute, unermesslich der Triumph, und David war der Name des Tages. Sauls gerader und ritterlicher Natur war die Art der Überwindung Goliaths recht zuwider. Aber die Hauptsache war doch, dass das Vaterland gerettet war. Not kennt kein Gebot. Er durfte auch seine inneren Bedenken nicht äußern. Das Volk hätte ihn nicht verstanden. Als sich gar herausstellte, dass der mit einem Schlage zum Nationalhelden gewordene junge Mensch der gleiche war, der für den Posten als Hofmusikus obenan auf der Liste gestanden hatte, war Davids Zukunft entschieden. Ein so vielseitig talentierter Jüngling durfte nicht hinter den Herden verbauern und versauern. Noch während er mit seiner Trophäe, dem Haupte Goliaths, mit den immer noch erschreckt aufgerissenen und über die Schlechtigkeit der Welt heftig sich beklagenden Augen dastand, teilte Saul ihm mit, dass er ihn zu Hofe berufe, zu besonderer, ehrenvoller Verwendung. David dankte hochbeglückt. Die unsichtbare Leiter erzitterte. Ein fester Fuß stand auf der ersten Sprosse. Der König entließ David in Gnaden. Alle drängten sich um ihn, selbst die Brüder schoben sich herzu. Erfolg verschönt und veredelt. Aber bevor er sich entschließen konnte, wohin er sich zunächst wenden sollte, fühlte er sich mit glühender Gewalt umarmt. Jonathan hatte vor Ungeduld das Ende der Audienz bei seinem Vater kaum abwarten können. Seine enthusiastische Natur dürstete danach, diesem David, der als Retter Israels erschienen war, seine Liebe und Bewunderung zu bezeugen. Er hatte keine Bedenken, wie der kältere, die Menschen wägende König. Er überströmte von heller Begeisterung. Alles war hinreißend schön. Sieg und Erlösung von der Schmach, die sein vornehmes und tapferes Herz schwerer empfunden hatte als irgendeiner. Der Himmel wieder klar, voller Lerchengesang, der Feind geschlagen, der wüste Riese in den Staub geworfen von der Hand eines schmächtigen, unbewaffneten Hirten. Es war voller Wunder, es war wundervoll. Man musste jubeln, lachen, singen, ganz tief glücklich war man, und vor allem musste man dem Bringer dieser wonnigen Stunde danken, ihn Freund, Gefährte, Bruder nennen und ihn recht, recht lieb haben. David erwiderte diesen stürmischen Ausbruch der Gefühle so gut wie es ihm möglich. Der Vorteil, den die ihm angetragene enge Kameradschaft des Königssohnes bringen konnte, lag auf der Hand. Und wenn ihm auch der Überschwang und die alle Bedenken überspringende schwärmerische Hingabe von einem anderen Menschen etwas Fremdes war, nicht recht verständlich und in einem anderen Falle eher lächerlich erschienen wäre, so überwältigte doch die einfache Größe und Aufrichtigkeit, die neidlose Bewunderung und Ehrlichkeit Jonathans, selbst sein berechnendes und kühles Herz. Sie tauschten die Kleider, er empfing von Sauls Sohn Schwert, Bogen, Gürtel und sogar den Mantel, den zu tragen sonst Vorrecht des königlichen Hauses war. Und als die geheimnisvolle, mystische Zeremonie des Treuebundes erfüllt wurde, als der Blutstrom, der Jonathans Seele trug, mit dem seinigen sich mischte, da hatte er die beste Absicht und den reinsten Willen, dieser Wahlverwandtschaft Pflichten zu erfüllen. Jonathan aber gab in dieser Stunde das schönste und wärmste, keuscheste und strahlendste Gefühl dem Bruder hin: Mannesfreundschaft. Für ihn hieß das sich binden und verschmelzen und Treue wahren in jeder Lage und jeder Gefahr, fürs Leben und fürs Sterben. Bald genug erhielt er Gelegenheit, sie zu erweisen. Im Anfang zwar gab es keinerlei Trübnis, der Sieg hatte Saul von mancherlei Sorge befreit. Dass ein vornehmer Judäer dabei nun bei Hofe eine große Rolle spielte, gewannen die Gemüter des Südens. Davids anschlägiger Kopf fand sich schnell in die Stellung des Befehlshabers, die ihm anvertraut wurde. Der Glaube der ihm Untergebenen an sein Glück und die Angst der Feinde vor dem Namen des Goliath-Bezwingers unterstützten ihn aufs Beste. Dem Schlachtgetümmel setzte er sich zwar nicht selbst aus, er ordnete an, befahl und dirigierte hinter der Front, erhielt sich also klüglich, aber der Sieg war mit ihm, beim Einmarsch der Truppen schritt er stolz an der Spitze und das Volk jauchzte seinem Liebling zu. Bald überstrahlte seines Ruhms Glanz selbst den des Königs. Leicht bewegt ist die Menge, und Saul, der Volkes Gunst und Missgunst nach ihrem schwankenden Wert und Gewicht richtig einschätzte, konnte doch nicht dulden, dass die Welle David höher hob, als es mit seiner eigenen Würde sich vertrug. Die schwatzenden Weiber, übertreibend und kurzsinnig wie Frauen sind, sprachen und sangen: Saul hat 1000 geschlagen, aber David 10.000. Hinter solchem gedankenlosen Gackern hörte Saul das unheimlich suchende Echo von anderen Stimmen, die vordem schon seinen Geist bestürmten. Das Lob Davids klang allenthalben, auch aus den Reden der Männer. Er war der Klügste, der Frömmste, der Tapferste, und obwohl er selbst sich klüglich zurückhielt, so sickerten doch allerlei heimliche Gerüchte über ihn durch. Der Besuch Samuels in Bethlehem wurde ruchbar. Geschäftige Zungen waren ausschmückend am Werk. Wenn der Hohepriester selbst den Abkömmling des alten Judäerfürsten als halben Knaben noch ausgezeichnet hatte, so musste dies Besonderes bedeuten. Hatte er nicht den ersten König schon erkannt und gesalbt, bevor das göttliche Los ihn bezeichnete? Nach Sauls Thronbesteigung war seine Eselssuche und das Zusammentreffen mit Samuel nicht geheim geblieben. Konnte nicht ein gleicher Vorgang sich wiederholen? Der fromme Judäer war nach Herkunft, Gottes Gnade, Einsicht und Taten doch mindestens so wert, ein König zu werden, wie der gotteslaue Mann aus dem unansehnlichen Benjamin. Und manche Leute, die das Gras lauter wachsen hörten, trugen noch mehr Steinchen zum Sockel von Davids Ruhmessäule herbei und behaupteten, sie wüssten es ganz genau und hätten es aus allererster Quelle: Samuel habe David nicht nur durch Gespräch und Belehrung geehrt, er habe ihn geradezu mit heiligem Öle gesalbt und so als künftigen König bezeichnet. An Saul selbst gelangten diese Wundermärchen nicht geradezu, aber sein instinktives Einfühlen in die Seele des Volkes, dem er entstammte und mit dem er eins war auf Saft und Rinde, erschloss ihm die sich kreuzenden Regungen. Er ahnte, dass, wenn heute der Vergleich der Weiber David 10.000 und ihm nur 1.000-fachen Sieg zusprach, morgen schon die künstlich genährte und gesteigerte Unruhe der Männer aus dem jungen General einen Anwärter auf die Krone machen und die Fahne des Aufruhrs vor ihm entrollen könnte. Das bedeutete den Bürgerkrieg, bedrohte die kaum geschaffene Einheit des Staates, musste den hitzigen Süden gegen den ruhigeren und nüchterneren Norden entflammen und vielleicht vom Reiche losreißen. Nicht nur das Haus der Sauliden, das Thronfolgerecht seines Stammes war gefährdet, was viel ernster war, das Werk des Königs und das Vaterland. So sammelte sich allmählich Verdacht und dann Feindseligkeit gegen David in Saul, die bis zum Hass sich steigerte und in dem ohnehin schon überreizten Mann zuweilen bis zu sinnlosen Zornesausbrüchen anschwoll. Er sah dann in David den Träger aller Umsturzideen, den Menschen, der bewusst darauf ausging, alles, was er aufgebaut, zu unterwühlen und zu zerstören. Er spürte geheime Verschwörung und innigen Zusammenhang mit der in der Stille und im Dunkel wirkenden Priesterpartei. Was ihn aber am meisten aufbrachte, war, dass er nirgend zupacken konnte, dass es keine Beweise gab, dass, wo er hinsah, nur Schattenspiele sich bewegten. Seine Seele, krank geworden durch Argwohn und Misstrauen und Menschenverachtung, litt doch noch mehr unter dem schlimmsten Giftgedanken, der diese große und ehrenhafte Natur zersetzen konnte. Unter dem Gewissenszweifel, ob er nicht vielleicht aus persönlicher, gekränkter Eigenliebe dem Sohne Isais Unrecht tat. Denn David war alle Zeit der gleiche, dienstbeflissen, fröhlich, harmlos beinahe und sehr ergeben. Die Launen seines königlichen Herrn schien er als selbstverständlich hinzunehmen. Nie vergaß er sich, nie zeigte er, dass anderes ihn bewegte als der Gedanke, die ihm übertragenen Pflichten bestens zu erfüllen. Er floss über von Loyalität und Liebe zur Person des Königs. Und wenn Saul sich seiner Sache ganz sicher fühlte, wenn er schon entschlossen war, kurzerhand mit dem aus dem Felde zurückkehrenden abzurechnen und seinen heimlichen Hochverrat zu bestrafen, so entwaffnete ihn David schnell wieder. Scheinbar unberührt vom Danke und der Huldigung des Volkes, wie ein einfacher, schlichter Hofbediensteter kam er in den Thronsaal, ohne Rüstung und ohne Abzeichen des Heerführers. Die kleine Harfe mit den 10 quergespannten Saiten, die er mit dem Plektrum geschickt anzuschwirren verstand, hielt er im Arm, ließ sich vor dem Thron nieder, präludierte und begann ein heiteres Lied. Nichts lag ihm im Sinn, als mit seiner Kunst seinen König zu erfreuen, und der im Auf und Ab seiner widerstrebenden Gefühle zerrüttete und verwirrte Saul dachte dann, »Es kann ja nicht sein, es ist unmöglich, so viel Verstellungsgabe ist niemandem beschieden, ich tue ihm Unrecht. Das ist kein pläneschmiedender Verschwörer, kein Unruhstifter, kein Ehrgeiziger. Ich bin leidend, ich sehe Dämonen.« Ich muss ihm dankbar sein, dass er mit dem Wohllaut seines Instruments sie verjagt und mich heilt. Nein, David ist keiner schlechten Tat fähig. David denkt nicht an Blut und Verrat und Grausamkeit. David ist nicht des Reiches und mein und meines Hauses Feind. Schlaf ein, Argwohn. Beruhige dich, undankbares Misstrauen. Entflieh, marternder Wahn. David meistert euch. David singt und lullt euch ein. David schlägt die Harfe. Selbst als in jäh ausbrechender Wut eines Tages der König seinen Speer nach dem Sänger schleuderte, um mit einem Wurf alles, was im Dunkel schlich, zu treffen und zu durchbohren, zugleich mit Davids lockigem Haupte, gelang es ihm nicht, einen Schrei der Empörung, ein Überraschungswort, das seine wahren, innersten Gedanken verriet, dem Angefallenen zu entreißen. Gewandt, so gewandt, als ob er derartiges vorhergesehen und achtsam auf seiner Hut gewesen, wich er aus. Keine Anklage, kein Vorwurf entschlüpfte ihm. Ehrerbietig, unterwürfig wie stets, neigte er sich und ging rückwärts schreitend hinaus. Der König hatte ihn töten wollen. Der König mochte seine Gründe haben, was der König will und tut, ist richtig. Saul aber blieb noch mehr in sich zerquält und unsicher zurück, denn nun erhitzte ihn auch noch die Scham über seine mangelnde Selbstbeherrschung, über die Feigheit des plötzlichen Angriffs auf einen Wehrlosen. Er verlieh David eine höhere militärische Stellung und den Fürstentitel, den sein Geschlecht früher schon getragen. David änderte sein Benehmen auch jetzt nicht. Nie konnten die Späher etwas berichten, was den Schatten einer Inkorrektheit ergab. Wo er auch weilte, was er auch tat, er verhielt sich klüglich. Aber die Liebe des Volkes zu ihm nahm zu, und sie glitt ab von Saul, dessen Verhalten ungerecht, kleinlich und unbegreiflich schien. Ohnmächtig fühlte der König, wie er, ohne dass David irgendetwas beging, von ihm überwunden wurde. Und nun wurde er ihm unheimlich und bedrohlich. Er verfiel jetzt aufs Entgegengesetzte. Es schien ihm richtig, lieber mit allen Mitteln David sich zu verbinden, als ihn weiter zu befehden. Das noch uneingelöste Versprechen, das er dem Goliath-Sieger einst gegeben hatte, konnte die beste Brücke schlagen. Er ließ David wissen, dass er sein Wort halten, ihn zu seinem Eidam nehmen wolle. David konnte, obwohl er ja einen Anspruch auf diese Ehre hatte, sich gar nicht genug in demütigem Dank erschöpfen über die hohe Gnade, die ihm, dem geringen und unwürdigen Untertan, zuteil werden sollte. Er äußerte auch kein Missfallen, als die ihm zunächst bestimmte älteste Tochter Merab dann plötzlich anderweit vermählt wurde. Beleidigung, die der König zufügt, ist kein Schimpf. Der König mochte seine Gründe haben. Was der König will und tut, ist richtig. Nachdem auch hier David sich bewährt hatte, musste aber Saul ernst machen. Wollte er nicht auch die Getreuesten seiner Getreuen gegen sich aufbringen und gänzlich irre machen? David sollte die jüngere Tochter, Michal, Sauls Lieblingskind, zur Gattin erhalten. Das Köstlichste, was der König besaß. Erst nach heftigen inneren Kämpfen entschloss er sich. Er allein wusste, welche Herrlichkeit in diesem edel rankenden Geschöpf sich barg. Ein jeder hatte auf den Knien zu danken, die Hände anbetend zum Sonnengott zu heben, weil eine Michal über diese Erde schritt. Gab er sie David zum Weibe, so war dies ein mehr als königlicher Lohn. Dies musste das Ende des heimlichen Krieges zwischen ihnen herbeiführen. Aber trotzdem er dies wünschte, denn er war müde geworden, hätte er sich doch noch nicht überwinden können, wenn nicht noch eins hinzugekommen wäre. Michal hatte David lieb. Sie sollte glücklich werden. Nur eine Probe noch, eine letzte, ein Gottesurteil zugleich. Für die königliche Frau gebührte eine königliche Tat. Der Mann, der Goliath mit einer List besiegte, seine Schlachten durch seine Soldaten schlagen ließ und doch im Munde des Volkes ein Held und ein Wunder persönlicher Tapferkeit war, sollte einmal seinen Mut erweisen. 100 Philister sollte er erschlagen, 100 Vorhäute, das Zeichen der Erbfeindschaft mit diesem Volke, das die Sitte der Beschneidung aufs Heftigste verwarf, sollte er als Werbesold für Michal bringen. Überstand er diesen Kampf, so hatte das Schicksal zu seinen Gunsten gesprochen. Fiel er, dies war Sauls geheime Hoffnung. Aber auch diesmal hielt sich David klüglich. Nicht allein, wie es der Sinn der gestellten Aufgabe war, zog er aus, sondern er nahm seine Waffenfreunde mit. Nicht 100 nur, 200 Philister erschlugen sie aus einem Hinterhalt. Und die klare Sternennacht, die dem Überfall folgte, sah David bei emsigem Tun. Seine Krieger ruhten aus, pflegten ihre Wunden, dachten der Gefallenen und schlummerten schließlich ein. Ihr Führer aber, der des Königs Eidam werden wollte durch ihre tapfere Hilfe und den noch andere Ziele lockten, von denen sie nichts ahnten, der ein Wort in sich hörte bei Tag und Nacht, das da lautete: David, König von Juda und Israel. Ihr Führer hatte noch keine Zeit zu rasten, denn er hatte noch viel zu erledigen. Über das Schlachtfeld glitt Schritt für Schritt eine Gestalt, bückte sich zu den Leichen der Gefallenen, arbeitete und zählte. David sammelte Vorhäute. Das Beilager mit Michal fand statt, aber bald stieg in Saul aufs Neue der Grimm. Kleine Geplänkel, bei denen David zugegen war, wurden aufgebauscht zu großen Ereignissen. Es gewann den Anschein, als ob David alle Kämpfe allein bestehe. Sein Name war in aller Munde, jeder Erfolg wurde ihm zugeschrieben. Der König, Abner, Jonathan, die tapferen Gefährten Sauls wurden gar nicht mehr beachtet und erwähnt. Die Erinnerung an ihre Taten war ausgelöscht. Dazu kam das Gefühl der persönlichen Beleidigung. Denn bald nach der Hochzeit wurde Saul hinterbracht, auf welche Weise David die Brautgabe für Michal erworben hatte. Seine Gefährten rühmten sich unverhohlen, dass sie ihn begleitet, dass sie mit Übermacht die Feinde überwältigt und so die erforderliche Anzahl zur Strecke gebracht hatten. Alles hatte David auf das Beste geordnet, glücklich wie immer. Sein Kopf hatte gekämpft. Was brauchte er noch Leib und Leben zu gefährden? Dafür waren ja die anderen, die Dümmeren, da. Saul ertrug es nicht länger. Einer von ihnen beiden musste weichen. Er musste sich von dem krebsenden Unheil, das sein Leben verzehrte, unter allen Umständen befreien. Er rief seinen Rat gegen David auf, legte die greifbare Anklage, die Umgehung des königlichen Befehls, vor und verlangte den Kopf des Lehensmannes durch Urteilsspruch. Aber niemand verstand ihn. Was wollte der König eigentlich? Ob David mit eigenem Schwert oder mit den Waffen seiner Tausendschaft die Gegner vernichtet hatte, war doch ganz gleichgültig. 200 Vorhäute toter Philister sind in jedem Fall ein angenehmes Hochzeitsgeschenk. Der König sollte nun doch endlich aufhören mit diesem fortwährenden Nörgeln und Herumzerren an dem geschickten jungen Manne. Jahwes Gunst war offenbar mit ihm, so sagten auch die Priester. Wirklich, der König wurde immer unbegreiflicher. Man könnte, man müsste. Das war ja angsterregend. Solche Launen und Ungerechtigkeiten konnten sich schließlich wie heute gegen David, so morgen gegen einen anderen richten. Ja, gegen mich selbst. Gott behüte, Gott behüte, Gott behüte. Mit einem furchtbaren Blick sah Saul sie an. Ah, er kannte sie. Er schmeckte ihre feige Angst, ihres Herzens Beben, die feile liebe Dienerei, die neidische Sorge um den eigenen Platz, um die eingebildete Würde. Er sah sie vor sich kriechen um seine Gunst und gleichzeitig emsig suchen und schielen nach etwa neu aufglänzenden Sternen. Wie hatte er einen Augenblick glauben können, hier Hilfe oder auch nur Verständnis zu finden? Jäh stand er auf. Sein Zorn schlug in Verachtung um. Schwer lastete auf ihm der Fluch des Königtums, die eisige Einsamkeit des Thrones. Jonathan, rief er zu sich. Der musste ihn begreifen, musste die Schmach, die dem Vater und der Schwester und ihm selbst angetan war, empfinden wie er selbst. Hier konnte der Sohn ihn nicht im Stiche lassen. Davids Tücke war stärker als jeder Treueschwur, und er musste einsehen, dass dieser hinterlistige, streberische, verschlagene Mann aus Juda hinter seiner niedrigen Stirn, unter seinen roten Haaren Pläne wälzte gegen das Leben aller aus Sauls Geschlecht. Es ging nicht nur um die Rache für die verletzte Ehre. Es ging um Macht und Krone, auch um Jonathan selbst, um seine Zukunft und sein Erbe. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Alice Stein.